Zur Beileidsbekundung zum Tod von Professorin Dr. Shin Yong-ae, Lehrerin der Technischen Universität Kimtaek, schickte Marschall Kim Jong-un am 7. Februar an den Katafalk der Verstorbenen einen Kranz.